Nacht in der Sommerfrische. Aus die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Nacht in der Sommerfrische. Vor der verschlungenen Finsternis stöhnt mein Mund. Ich, an Lärmen unruhig gewöhnt, starre suchend rund. Berge, von Bäumen behaart ruhn, schwarz wüst herein, was ihre Straßen nun tun, äußert kein Schein, kein Schrein. Aber ein wenig sich zu irren, wünscht mein Ohr, schwänge nur eines Käfers Schwirren mir ein Auto vor. Wäre nur ein Fenster drüben bewohnt, doch im gewölbten Haus nichts als Sterne und hohlen Mond, halt ich nicht aus, meinem Schlaf allmächtig umstellt, fremd und nah, durch den See noch näher geschwellt, liegt es lautlos da. Aber glaubt mich nicht schwach, dass ich, soeben die Stadt noch gehasst, nun das Land flieh, es ist nur die Nacht, nur auf dich, diese Nacht, war ich nicht gefasst. Wie du tot oder tausendfach unbekannt mein schwarzes Bett umlangst, nirgends durchbrochen von menschlicher Hand, tötet mich die Angst. Ende von Nacht in der Sommerfrische.